1959. 9 junge Bergwanderer machen sich auf ins nördliche Uralgebirge. Es ist eine Tour mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Tour, von der sie nicht zurückkehren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes werden nie geklärt. Der Fall gilt als der mysteriöseste in der Geschichte Russlands. Nach 5 Days of War und 12 Runden. Du solltest ebenfalls verschwinden. Früher oder später werden die hier auftauchen. Und du siehst mir nun mal verdammt ähnlich. Wenn du mir endlich sagst, wer die sind und was die von dir wollen. Das hier. Deine Tätowierung? Das ist ein Lageplan. Wovon? Das neue Opus Magnum von Rennie Harlin. Ja. Die Solotraja Baba. Ja, die goldene Frau. Dann gibt es sie also wirklich. Sascha behauptet, er hat sie mit eigenen Augen gesehen. Wenn ich's doch sage, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Sie haben 3 Männer gebraucht, um sie auf den Schlitten zu hieven. Und sie ist aus purem Gold, sagst du? Aus purem Gold. Mannsgroß. So weit ich hier sitze. The Dyatlov Massacre. Nach einer wahren Begebenheit ab Herbst in diesem Kino. Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Das Dyatlov Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 6. Der Berg der Toten. Minsk, 2019. Hochsicherheitstrakt. Etwas Großes, Schweres fällt von der Decke auf mein Kissen. Ich schließe die Augen. Ich bewege mich nicht. Ich konzentriere mich auf meinen Atem. Ich lasse es näher an mich herankommen. Ich bin ganz ruhig. Ich bin wie ein Stein. Ich habe keine Angst. Ruhe! Verdammt nochmal! Haltet euer verfluchtes Maul! Sonst gibt's eine kalte Schlauchdusche! Viktor! Verstehen Sie denn nicht? Jetzt beruhigen Sie sich doch, Viktor! Heute ist Samstag! Es ist alles Samstag. In Ordnung! Jeden Samstag kratzt es an meiner Tür. Und ich weiß, wenn ich sie öffne, dann gibt es kein Zurück mehr. Viktor? Ich muss diesem Wahnsinn gerecht werden. Viktor? Aber wie kann ich das, ohne selbst wahnsinnig zu werden? Viktor Dyatlov. Nördlicher Ural, 1989. In den Minen. Was machen Sie eigentlich hier unten? Bald ist Neumond. Wir ziehen uns hierher zurück. Hier ist es sicher. Sicher? Wovor? Das ist Yuvan. Wenn Sie Antworten suchen. Worit? Nayet Baya. Naidel Reng Baya. Johann sagt, er kennt sie. Er hat sie schon einmal gesehen. Er meint sicher meinen Vater. Nein, er meint sie. Tetsu. Toya Ina. Ina. Toya Tetsu. Der Vater ist der Sohn. Der Sohn ist der Vater. Jemand aus dem 41. hat mir erzählt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Der mit dem roten Bart, Piotr, Sie kennen ihn vielleicht? 41. Quartal. Unser letzter Tag in der Zivilisation. Der mit dem roten Bart bringt uns ein paar Brocken Mansi bei. Pissal. Pistole. Ma Yen, gib mir. Mayen Jovel, gib mir Fleisch. Mayen Olen, gib mir Geld. Wir kennen ihn gut, sehr gut sogar. Sie sind wegen dem Feuer hier. Woher wissen Sie? Navora, ogna de tusineb oloro peroyon noluni. Ach, alla vremen. Das Feuer fällt immer am ersten Neumond vor Himmel, seit Anbeginn der Zeit. Ogenara Shari, to dusha ba ohen zikal liudi. Beza verga, Yehusa. Via dolsana holat ziachal, kagura mertik. Er sind die Seelen böser Menschen, sehr böser Menschen. Die Himmel hat sie verstoßen, deshalb müssen sie zum Holozjakel, zum Berg der Toten. Warum zum Zjachel? Rata Adomira. Gode ik hidet poital, Satan, Satan, Tutu. Dort ist das Tor zum Hölle. Dort warten die Teufel auf sie. Nasas Rivayata Vasu. Test Valitite Oitoyotudara. Holat Ziachel. Gorumer Dik Djatlov. Er fragt sie, ob sie wirklich zum Djatlov-Pass wollen. So lautet mein Auftrag. Navorit, beset Vasududa. Ogda tupet nochu, will amipo. Er sagt, er wird sie bei Tagesanbruch dorthin führen. Aber wenn die Nacht kommt, dann sind sie auf sich selbst gestellt. Und Action! Am Berg der Toten. Die letzten Tagebucheinträge von Igor und Sina. Samstag, 31.01.1959. Müde und erschöpft starten wir die Vorbereitungen für die Nacht. Abendessen im Zelt. Mein selbstgebauter Ofen erweist sich als wahrer Segen, obwohl ihm niemand so recht zu trauen scheint. Nachdem sich Sina und Juri daran verbrannt haben, will zumindest niemand in seiner Nähe schlafen. Aber immerhin, draußen tobt der Sturm und hier drin ist es warm wie in einer Banja. Was für ein Luxus. Warum haben wir das Zelt nicht im Wäldchen aufgeschlagen oder zwischen den Felsen? Dort wären wir geschützt. Aber wir mussten ja noch weiter, immer weiter. Inzwischen hören alle auf Semyon, selbst Igor. Igor und sein geliebter Ofen. Wenigstens ist es warm. Nur da. Lars. Was? Wieso? Die schlafen alle. Die kriegen schon nichts mit. Hörst du das? Ich höre gar nichts. Jetzt leg dich wieder hin. Hast du es jetzt gehört? Das ist nur der Sturm. Komm wieder unter die Decke. Ich gehe nachsehen. Hey, Semyon, was machst du? Ich muss mal kurz austreten. Viel Spaß dabei. Es sind 30 Grad minus. Da gefriert die Pisse, bevor sie auf den Boden trifft. Was war das? Das ist der Menk. Und er kommt dich holen. Und cut! Leonardo? Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt pass mal auf. Wir sind hier nicht auf der Titanic. Das hier ist Shutter Island, ist das klar? Dieser Nikolai ist ein mieses Schwein, ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Kriegsverbrecher. Jemand, der eiskalt die ganze Gruppe über die Klinge springen lässt. Er ist ein gottverdammter Vaterlandsverräter. Das muss alles noch viel, viel finsterer werden. Ach, leck mich doch. Das habe ich gehört. Und du, Jennifer. Jennifer, du hast dich in dieses miese Schwein verliebt. Verliebt, verstehst du? Schon klar. Dann guck gefälligst auch so. Tu ich doch. Wie bitte? Weißt du, du guckst Leo an, als wäre er ein fauliger Fisch. Schau ihn doch einfach immer so an wie diesen Freak. Du weißt schon, diesen Bäcker aus den Hunger Games. Die Rolle werde ich wohl nie mehr los. Ich hab dich damals gewarnt. Daniel? Ja? Das ist der Mank? Das ist der Mank und er kommt dich holen? Sag mal, was soll denn die Scheiße? Wir drehen hier nicht Harry Potter. Juri ist ein ruchloser Säufer, der seinen Alkoholismus vor der Gruppe verheimlicht und damit alle in Gefahr bringt. Du warst doch schon mal betrunken, oder? Ehrlich gesagt, das werden wir ändern. Also gut, alles nochmal auf Anfang. Und Action! Luda. Lars. Was? Wieso? Die schlafen alle. Die kriegen schon nichts mit. Hörst du das? Ich höre gar nichts. Jetzt leg dich wieder hin. Was? Hast du es jetzt gehört? Das ist nur der Sturm. Komm wieder unter die Decke. Ich gehe nachsehen. Oh. Hey, Simeon. Was machst du? Ich muss mal kurz austreten. Viel Spaß dabei. Es sind 30 Grad minus. Da gefriert dir die Pisse, bevor sie auf den Boden trifft. Was? Was war das? Demian! Juri, gib mir dein Messer. Vergiss es. Das ist eine registrierte... Gib mir das verdammte Messer! Nein! Nun gib ihm schon dein Messer, wir sagen es auch nicht weiter. So, verschließ das Zelt hinter mir. Verschließ es gut. Nikolai! Nikolai! Er ist da. Zeigt euch. Du weißt doch, wer wir sind, nicht wahr, Nikolai? Du. Hast du wirklich gedacht, wir würden dich nicht finden? Vanya! Hast du geglaubt, die Diebe kommen nicht an dich heran? Dieser Arm ist lang. Der reicht weit. Nördlicher Ural, 1989. In den Minen. Was haben die Zeichen zu bedeuten? Nazahat Salo Otosum. Die halten das Böse von hier fern. Und diese Gesänge? Die rufen den Geist der Berge. Den Mank. Vini Jaushesto. No Mank. Zedesado man sie. Ein uraltes Wesen. Es war schon vor der Manzi hier. No Zatayet man sie. Nasrazi si Asi man sie. Tiavola. Satan. Es beschützt die Manzi. Es kämpft mit uns gegen den Teufel. Naranje Sashiti. Shichta Demono. Olka Orota Vami. Doch für ihre Dämonen gibt es keinen Schutz. Die können nur sie selbst bekämpfen. Was meinen Sie damit? Ihr wollt mich? Hier bin ich. Also, lasst es uns zu Ende bringen. Steck deine Pika weg. Zirkelst deine Scheiß-Tätowierungen? Ihr wollt meine Tätowierung sehen? Bitte. Hä? Aherm Mosusa Yagena G plus S plus P gleich D. Was soll die Scheiße? Der Lageplan. Kodiert. Ohne mich findet ihr die goldene Baba nie. Wir werden sehen. Wenn deine Füße erst im Feuer liegen. Los jetzt. Zurück zum Zelt. Das sind doch noch Kinder. Sie haben nichts damit zu tun. Du hast sie damit reingezogen. Wie war der Plan? Sollten sie dir helfen, die Baba wegzuschaffen? Verdammt! Was war das? Cut! Na also, geht doch. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 6. Der Berg der Toten.